Zumutter Takshik Tamasha als Kim Jong-un den Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas, den vorbildlichen Müttern, den Mitgliedern des Frauenbundes und den Funktionärinnen Geschenke, die ihnen am 16. November im Kulturhaus 25. April in Pyongyang übergeben wurden. An der Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke nahmen teil Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei und des Staates, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas, die vorbildlichen Mütter, die Mitglieder des Frauenbundes und Funktionärinnen in der Stadt Pyongyang und die Teilnehmerinnen der gemeinsamen Darbietung der Laienkunstgruppen des Frauenbundes aus dem ganzen Land. Choi Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, hielt eine Ansprache zur Übergabe der Geschenke. Er verwies darauf, dass Kim Jong-un, der sich um das Leben der Mütter und Frauen mit warmem Gefühl des Vaters kümmere, habe ihnen wiederholt große Fürsorgen erwiesen. Alle Mütter und Frauen sollten fest geschaut um Genossen Kim Jong-un beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates eine wichtige Rolle spielen und als Blumen des Zeitalters ihre Ehre restlos verteidigen. Dann wurden den Müttern und Frauen die Geschenke von Kim Jong-un übergeben.